Upražnjenje 26, stranica 78. Im Lebensmittelgeschäft. Guten Tag, guten Tag. Was möchten Sie, bitte? Bitte geben Sie mir ein halbes Kilo Wurst. Bitte, möchten Sie noch etwas? Ich brauche noch etwas Käse für das Frühstück. Ja, wie viel wünschen Sie? Geben Sie mir bitte 300 Gramm. Bitte. Danke, das ist alles. Sie zahlen 6 Mark 75 Pfennig. Bitte, hier sind 10 Mark. Bitte, 3 Mark 25 Pfennig zurück. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.